3.4 und 3.5. Hey Leute, schön, dass ihr zum Brainstorming gekommen seid. Ich hatte euch ja in der Mail geschrieben, dass wir gerne wöchentlich stattfindende Exkursionen für die neuen Expats organisieren möchten. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Hannes, könntest du heute Protokoll führen? Ja, klar. Super, danke. Also, als erstes hatte ich mir überlegt, dass es ein Begrüßungstreffen geben könnte, damit sich die Leute untereinander schon mal kennenlernen können. Gute Idee. Vielleicht ein Kneipenabend? Ich finde, wir sollten in eine typische Berliner Kneipe gehen. Oder wie wäre es mit einem gemeinsamen Kochabend? Dann könnte jeder ein Gericht aus seinem Land mitbringen. Ja, Moa, ein Kochabend ist zwar schön, aber ist das nicht ein bisschen zu viel Arbeit für die neuen Expats? Ich will nicht, dass die Leute schon gleich beim ersten Treffen irgendwas selbst organisieren müssen. Einkaufen, kochen, dann das Essen durch die Stadt transportieren. Nee, das finde ich doof. Stimmt, das sehe ich auch so, Sita. Das wäre eher was für den letzten Abend als gemeinsamen Ausklang. Also doch lieber Kneipe? Hannes, ich weiß nicht. Ich finde die Idee nicht so gut. In einer Bar ist es ziemlich laut. Da stimme ich dir zu. Als ich mal bei einem Expats-Treffen war, waren wir auch in einer Kneipe und es war super laut und eng. Okay, wenn Sita und Jamur gegen die Kneipenidee sind, dann würde ich vorschlagen, ins Café Apfeltraum zu gehen. Dort kann man einen separaten Raum reservieren, in dem genug Platz für eine größere Gruppe ist. Da haben wir Ruhe und können etwas essen und trinken. Und die haben auch bis 24 Uhr geöffnet. Also fast wie eine Kneipe, nur ruhiger. Ja, das ist eine gute Idee, Salvador. Und soweit ich weiß, gibt es dort ein sehr leckeres Schnitzel. Okay, ich schreibe das mal auf. Hast du schon ein Datum im Kopf, Sita? Ja, ich dachte an den 10. April. Kennenlernabend am 10.04. im Café Apfeltraum. Und welche Uhrzeit? So ab 17 Uhr. Die meisten haben ja um diese Zeit nichts vor. Moment mal, mir fällt gerade ein, dass wir am 10. ja auch unser nächstes Vereinstreffen haben. Das können wir nicht verschieben. Ah ja, stimmt. Da wollten wir über unseren gemeinsamen Blog sprechen. Okay, dann machen wir den Kennenlernabend am 12.04. Passt das? Ja, finde ich gut. Gut, Salvador. Dann reservierst du den Raum im Café Apfeltraum, ja? Ja, mache ich. Okay. Und gibt's auch schon Ideen für weitere Exkursionen? Wie wär's mit einer Stadtrundfahrt mit einem Bus, um die Sehenswürdigkeiten anzuschauen? Bitte nicht. Ich kann mich noch an meine erste Stadtrundfahrt erinnern. Die war so öde. Man hat kaum Zeit, sich die Sachen genau anzusehen. Ja, stimmt. Aber wir könnten ja mit dem Fahrrad fahren. Dann sind wir flexibel. Ja, aber vielleicht hat nicht jeder ein Fahrrad. Was, wenn wir einfach zu Fuß gehen? Zu Fuß? Das ist doch total weit. Man kann doch Fahrräder leihen. Das ist nicht teuer. Und Leihräder stehen überall in der Stadt. Ich kann gerne mal die Preise vergleichen und dann bis zum nächsten Treffen Bescheid geben. Gute Idee. Danke, Jamur, dass du dich darum kümmerst. Super cool. So könnten wir es machen. Also ein Fahrradausflug. Und für die, die kein Rad haben, leihen wir eins. Sind alle dafür? Ja, ich bin auch dafür. Oh, und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Reise durch die Geschichte. Genau, Salvador. Und da wir auch mit dem Rad nicht alle Sehenswürdigkeiten an einem Tag besichtigen können, könnten wir noch einen Extratag zum Thema Geschichte machen. Die Berliner Mauer, Checkpoint Charlie. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Aber haben wir schon ein Datum für die Sightseeing-Tour mit dem Fahrrad festgelegt? Nee, noch nicht. Was haltet ihr vom 24. April ab 12 Uhr? Also 2 Wochen nach dem Kennenlernabend. Treffpunkt wäre dann am Alexanderplatz. Finde ich gut. Sollten wir auch schon die Route festlegen? Nö, das nicht, aber vielleicht die Hauptattraktionen. Also zuerst der Fernsehturm, dann zum Brandenburger Tor und danach vielleicht durch den Tierpark zum Zoo. Und wie wär's, wenn wir dann... Ja, okay. Ich denke, das führt jetzt zu weit. Die genaue Tour kannst du dir ja dann überlegen, Salvador. Und dann schickst du uns deinen Vorschlag per Mail. Ich würde dir auch dabei helfen. Danke, ihr beiden. Okay, fürs Protokoll. Jamur und Salvador kümmern sich um die Sightseeing-Radtour. Dann wäre das ja geklärt. Kommen wir nochmal zum Thema Geschichte zurück. Soll das dann eine Extra-Radtour werden? Warum nicht? Wenn das Wetter gut ist, ist das doch cool. Ja, aber vielleicht hat nicht jeder Lust auf Radeln. Wir können ja mal die erste Tour abwarten und sehen, wie es läuft. U-Bahn kann man schließlich immer fahren. Und was soll am Geschichtstag passieren? Also ich habe damals eine Tour gemacht, die hieß Zeitgeschichte Berlin und wurde von Studierenden organisiert. Und die war echt cool. Wenn ihr wollt, kann ich mich darum kümmern und an der Uni anfragen, ob die eine Führung für uns anbieten. Spitzenidee, Hannes. Wäre cool, wenn du das übernehmen könntest. Okay, also damit wäre auch schon der dritte Termin geplant. Das wäre dann der 8. Mai, wieder Samstag. Oder wollen wir auch mal Freitag machen? Nee, freitags arbeiten ja die meisten. Also für Abendaktivitäten ist Freitag okay, aber so eine Tour muss man schon tagsüber machen. Ich bin für Samstag. Und wegen der Uhrzeit gibt Hannes dann Bescheid, wenn er mit den Studierenden gesprochen hat. Ja, mache ich. Ich notiere mal im Protokoll Samstag, 8. Mai. Und die Uhrzeit lasse ich erstmal offen. Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber sollten wir nicht auch was für den 1. Mai planen? Da ist Feiertag, Tag der Arbeit und es gibt viele Straßenfeste und Konzerte und Demos. Das wäre doch sicher auch interessant. Stimmt. Und das ist auch nicht so typisch touristisch. Da kann man Berlin so richtig authentisch erleben und sicher auch neue Menschen kennenlernen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn wir bei einem Expat-Ausflug gemeinsam auf eine Demonstration gehen. Ich finde, jeder sollte für sich selbst entscheiden, wofür oder wogegen er oder sie demonstrieren möchte. Ja, da hast du recht. Aber wir könnten zusammen auf das Straßenfest in Kreuzberg gehen. Das ist eine gute Idee. Wir müssen ja auch nicht den ganzen Tag als Gruppe zusammen sein. Wer will, kann ja dann immer noch auf eine Demo oder ein anderes Straßenfest gehen. Wir können ja sagen, dass wir nachmittags so von 13 bis 16 Uhr was gemeinsam machen und dann kann jeder selbst entscheiden. Okay, ich halte mal fest. 1. Mai, Straßenfest von 13 bis 16 Uhr. Und die Geschichtstour dann trotzdem am 8. Mai oder eine Woche später? Lieber später, würde ich sagen. Das wäre dann der 17. Mai. Okay, habe ich notiert. Ich fasse nochmal zusammen. Also, die erste Aktivität ist der Kennenlernabend am 12.04. Dann am 24. die Sightseeing-Tour mit dem Rad. Am 1. Mai nachmittags Straßenfest und dann spontan entscheiden, wie es weitergeht. Und am 17. Zeitgeschichte-Tour. Reicht das fürs Erste? Ja, ich denke schon. Wenn wir mit den Expats ins Gespräch kommen, dann sollten wir sie sowieso fragen, woran sie Interesse haben. Super, Leute. Vielen Dank für eure Hilfe. Schön, dass wir das gemeinsam organisieren. Und jetzt noch ein Bier zusammen?